Meine Zuhörer, zu der Zeit, in der Beethoven seine 9. Sinfonie schrieb, lagen die großen revolutionären Anfänge des Bürgertums, jene Signale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, schon mehr als 30 Jahre zurück. Es ist nun nicht nur der Widerstand des zurückdrängenden Feudalismus, der in der Restaurationszeit der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts neu erstarkt war. Es kam vielmehr immer deutlicher an den Tag, dass die drei Worte selbst voller Widersprüche waren. Neues revolutionäres Potenzial erwuchs vor allem aus dem nicht gelösten Problem der Gleichheit. Der Gebrauch, schreibt Ernst Bloch, den das Bürgertum von diesen Worten gemacht hat und dem sie gedient haben, ging nicht spurlos an ihnen vorüber. Ihr Glanz hat sich geteilt. Er zwinkert wie das Auge eines Hehlers, er leuchtet wie das Licht von 1789. Der beste Teil ist noch nicht heraus. Sind doch die Menschen selber noch sehr unterwegs, von denen der große, dreifarbene Ruf handelt. Es scheint nun, dass man gerade in der 9. Sinfonie beides vernimmt, jenes strahlende Licht von 1789 und den immanenten Widerspruch. Der Beginn des ersten Satzes ist unvergleichliche Erwartungsmusik. Alles scheint offen, gleichsam ein Augenblick vor der Schöpfung. Er ist ein freies Werden und das ist seine große Geste und sein Pathos. Aber wohin führt dieses musikalische freie Werden? Eben nicht zum Werden der Freiheit in diesem ersten Satz. Das Thema, das aus diesen Anfängen hervorwächst, zeigt, wie wir sagten, die niederschmetternde Geste des Unausweichlichen. Ihm eignet also mythische Gewalt. Hören Sie noch einmal den Beginn. Und diese Gewalt wird, wie wir hörten, trotz zahlreicher Einsprüche im ersten Satz wieder und wieder bestätigt, in der Reprise und wahrhaft als Bann in der chaconartigen Coda. Hier scheint jener Widerspruch in dem Begriff Freiheit, Freiheit für wen, wovon und wozu, mit negativem Resultat auskomponiert zu sein. Aber das ist nur der erste Akt des großen Dramas. Auch der zweite Satz, das Scherzo, beginnt wieder mit einem Werdeprozess, wenn dieser auch ganz anders verläuft. Auch diesen Anfang muss man unvergleichlich nennen. Wieder beginnt jene Selbstbewegung gleichsam noch ungeprägten musikalischen Materials, Grundton und Quinte, aber nun explosiv, wie unter unerträglichem Druck herausgeschleudert. Der Bann des ersten Satzes wird nun gesprengt, ehe eine geregelte Entwicklung überhaupt beginnen kann. Diese Entwicklung im zweiten Satz nun, abermals ein Werden, beginnt, wie Sie hörten, als Fugato. Man muss einen Augenblick innehalten und ermessen, welch einen völlig anderen Sinn die fugierte Gestalt bei Beethoven im Vergleich zu Bach erhielt. Die bachsche Exegese eines Daseienden, dessen Sein in immer neuen Perspektiven von innen und von außen her erleuchtet wird, wird bei Beethoven ein Werden, ein nahezu rein dynamischer Prozess. Verglichen mit den fest umrissenen bachschen Themencharakteren sind Beethovens Fugenthemen oftmals ein Nichts, werden nur gerechtfertigt durch den Prozess, den sie in Gang setzen, sind als Einzelnes belanglos gegenüber dem Ganzen. In ihnen feiert der Homo Faber seinen Triumph, der gigantische Entwicklungen aus unscheinbaren Anfängen in Gang zu setzen versteht. Der ganze zweite Satz ist ein grandioses Schauspiel solcher Arbeit. Kein Takt, der nicht aus dem Impuls des Anfangs lebte, das Trio ausgenommen. Von den verschiedenen abgehörten Aufnahmen schienen mir wieder, auch hier, Scholtis und Karajans Interpretationen den äußersten Kontrast zu bilden. Für Karajan ist die Scherzo durchaus noch eine tänzerische Form. Der Anfang klingt, als öffne sich sehr plötzlich ein Vorhang. Auf einer imaginären Bühne spielt sich sodann etwas wie ein unerhört farbenprächtiges Ballett ab. Bei dieser karajanschen Interpretation wäre zu beobachten, wie historisch spätere Musik auf die Interpretation früherer zurückwirken kann. Mendelssohns Sonnernachtstraummusik kommt nicht nur in den Sinn, sondern sogar impressionistische Klanggestalt. Dabei ist Karajans Spiel durchaus vom Text her gedeckt, dem Flüstern des Streicherfugatus etwa entspricht das Pianissimo des Textes. Scholtis Darstellung dagegen zeigt einen anderen Grad von Realität. Wir denken hier eigentlich nicht an Bühne oder Ballett, sondern viel eher an Kampf und Befreiungsversuch, auch wenn es sich natürlich auch hier um ein Kampfspiel handelt. Aber die Musik spricht hier nicht durch das Medium tänzerischer Darstellung, wie bei Karajan, sondern gleichsam hart und direkt. Man könnte wohl auch sagen, was bei Karajan wie Konjunktiv klang, wird hier zum Indikativ. Scholti erreicht diese andersartige Wirkung vor allem wieder durch ein etwas langsameres Tempo und wohl auch durch seine Imagination von einer drehenden Bewegung, deren sich immer verstärkende Gewalt schließlich den zentrifugalen Ausbruch ermöglicht. Bei Karajan wird die, verglichen mit dem Anfang, deutlich etwas langsamer gespielte C-Dur-Episode, das quasi zweite Thema des Satzes, zu einer Apotheose des Tanzes. Dagegen erscheint dieses Thema in Scholtis Darstellung wie ein riesiges Schwungrad, bedeutend gefährlicher in seiner Bewegungsenergie als bei Karajan. Höchst aufschlussreich ist die verschiedene Pausenartikulation in beiden Fällen. Sowohl die der von den berühmten Paukensoli ausgefüllten Pausen, wie auch derer am jeweiligen Ende der beiden Scherzo-Teile, die diese von riesiger Kraft erfüllten Gestalten doch gleichsam freischwebend erhalten. Karajan lässt die Pausen zwar auch als Unterbrechung, aber doch in gelöster Tanzgeste erscheinen. In ihnen setzt sich die Bewegung von vorher fort oder es bereitet sich neue vor. Schockierend, wie schon anfangs, wirken dagegen die Pausen bei Scholti. Das ganze Gefüge scheint wie von katastrophalen Rissen durchzogen und wird fast auseinandergesprengt. Gerade das Unvermittelte der Pausen, der unvereinbare Gegensatz Geräusch-Ton, wird in der Paukenepisode von Scholti unterstrichen. Das Trio dieses Scherzos ist in der Karajanschen Darstellung ein Grazioso-Tanz, ein deutlicher Gegensatz zum Scherzo. Es klingt weiter entfernt, als gäbe der Scherzo-Vordergrund auf Karajans Bühne plötzlich den Blick auf den Hintergrund frei. Dieser Durchblick bezaubert, besonders auch, wenn sich die Streicher flüsternd mit den Bläsern mischen. Dem Trio nimmt Scholti dagegen alle idyllischen pastoralen Züge. Zuerst klingt es in seiner Darstellung infolge des raschen Tempos, als kreise im Trio ein kleineres Schwungrad innerhalb des Großen im Scherzo, als sei das Trio die unablässig sich drehende Achse. Dann aber bricht sich doch im Forte der Melodie mehr und mehr ein Ton der Befreiung Bahn, ein Vorschein der Finalhymne, der am Ende des Trios lange nachleuchtet. Hören wir nun den ganzen zweiten Satz der 9. Sinfonie Beethovens. Ich wähle hier Scholtis Aufnahme, auch deswegen, weil er alle vorgeschriebenen Wiederholungen bringt, im Gegensatz zu Karajan und manchen anderen. Fast immer ist das Einsparen originaler Wiederholungen ein großer Verlust. Denn im Grunde gibt es ja keine Wiederholung in der Musik, weil Zeit sich immer anders produziert. Wie viel mehr Energie des Kreisens, der Pausenabbrüche, der Paukensignale hier von Scholti allein durch die Wiederholung produziert wird. Wie viel mehr Zentrifugalkraft, Motorik der Befreiung durch die Wiederholungen der Teile, die dann im Falle des Scherzos insgesamt dreimal erscheinen, ist kaum zu ermessen. Hören Sie also jetzt den zweiten Satz, gespielt vom Chicago Symphonieorchester unter der Leitung von Georg Scholti. We'll be right back. Das war der zweite Satz aus Beethovens 9. Sinfonie, gespielt vom Chicago Symphonieorchester unter der Leitung von Georg Scholti. Gegenüber dem Werden aus amorphem Grundmaterial im ersten Satz und seinem beginnenden Marsch gegen schwere Widerstände, gegen die auf Ausbruch bedachte rotierende Aggressivität des zweiten Satzes, zwei zukunftsbetontere Zeitcharaktere also, erscheint nun das Adagio. Es ist dem Ausdruck nach eine schwer bestimmbare Zeitgestalt. Ist es, um wieder mit Ernst Bloch zu reden, ein Traum nach vorwärts? Oder ist es ein erinnerndes Eingedenken? Auf jeden Fall scheint in seinem ersten Thema, das sich wieder und wieder in Variationen reproduzieren wird, die Zeit zur reinen Dauer angehalten. Und sie scheint bildhaft gegenwärtig zu bleiben. Es ist, als sollte hier die Zeit nicht losgelassen werden. Wir hören ein einziges Verweile doch, nicht nur wegen des langsamen Tempos, sondern auch, weil die Enden der einzelnen Phrasen gewissermaßen nicht enden wollen, sondern von den Bläsern wiederholt werden, ehe es widerstrebend weitergeht. Und doch wird auch dieser Augenblick der reinsten Gegenwart von beiden Dirigenten sehr verschieden erlebt. Bei Scholti ist er der Höhepunkt des Espressivo in dieser Sinfonie, und zwar eines im Gustav Mahlerschen Sinn. Mahler gelang es ja, das musikgeschichtlich eigentlich schon Vergangene, etwa ein nicht mehr gesungenes Lied oder einen überwundenen Stil, momentweise so zu vergegenwärtigen, dass solche Materie nochmals zu leuchten beginnt. Und zwar mit dem Ausdruck der unstillbaren Sehnsucht nach dem Vergangenen. Einen solchen Ausdruck hört man hier, obwohl die Voraussetzungen Beethovens doch ganz andere sind als die Mahlers. Wieder einmal wird späterer Ausdruck auf frühere Musik übertragen. Diesmal nicht bei Karajan, sondern bei Scholti. Man kann zum Beispiel annehmen, und dafür spricht auch das Beethovensche Metronom, dass der Satz in klassischer Zeit niemals so langsam erklungen wäre. Zu dem objektiven Zeitanhalten, das diesem Thema eignet, kommt Scholtis subjektives Verweilen hinzu. Alles streckt sich sehnsüchtig dem Kommenden entgegen, aber zugleich klingt das Ganze auch wie ein langer Abschied von jedem einzelnen Ton und Klang. Karajan dagegen verstärkt die objektive Zeithemmungstendenz in diesem Satz nicht. Er erlebt diesen Augenblick gleichsam mehr passiv, lässt ihn geschehen, wie man den Anbruch des Morgens zusehen mag, dessen Licht sich wie unmerklich ausbreitet. Der verhaltene Ausdruck wirkt auf diese Weise ungewollt und umso stärker. Die Melodie wird in schnellerem Tempo fasslicher, die Musik überkommt uns mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. In die Adagio-Variationen, in denen sich dieser Satz entwickelt, schiebt sich ein Andante Moderato ein, das einen ganz anderen Zeitcharakter darstellt als der zeitlos gegenwärtige Moment des Themas. Nun ist die Musik deutlich zukunftsbezogen, klingt sogar von fern an die Hymne an, der wir entgegengehen. Bei Scholti wird das Verlangen, das Unterwegssein zum Ziel, mit äußerster Hingabe intoniert und wieder ist sein Malerton hier ganz unverkennbar. Ganz anders bei Karajan. Bei ihm werden wir an dieser Stelle dem Ziel entgegengetragen. Es entsteht eine schwebende, tänzerische Gestalt. Es klingt, als schritte man nicht auf festem Untergrund, sondern wie über Wolken. In den Variationen wird der Kontrast noch einmal überaus deutlich. Scholti lässt ein ausdrucksvoll deklamiertes melodisches Band in den Triolen der zweiten Variation an uns vorüberziehen. Dagegen ist es Karajan nicht in erster Linie um die Melodie der Oberstimme zu tun, sondern wiederum um verschiedene Valeurs des Lichtes. Die Bewegungen der Streicher flimmern ähnlich wie die Figurationen im zweiten Satz der letzten Klaviersonate. Der große Weckruf, jenes wacht auf, das die Coda des Satzes einleitet, wird von beiden Interpreten in etwa gleicher Weise verstanden. Bei Scholti hören wir: Die gleiche Stelle erscheint bei Karajan übrigens plötzlich unverhältnismäßig vordergründig in folgender Weise. Beide Male erklingt hier das Signal, das das Ende des Traumes und den Anbruch des Neuen im Finalsatz ankündigt. Deutlich wird in diesem Satz eine Tendenz zu äußerst detailliertem Espressivo bei Scholti. Dagegen steht Karajans Tendenz, alles überkommene Pathos zu vermeiden. Beide versuchen hier also, über die Traditionen in der Darstellung dieser Sinfonie hinauszugelangen, nur in sehr verschiedener Richtung. Wo der eine über alle Maßen steigert und intensiviert, befreit der andere die Musik von jeglicher Schwere. Eine abschließende Bilanz können wir hier noch nicht geben. Hören Sie nun das Adagio aus der 9. Sinfonie von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Herbert von Karajan gespielt. Thank you.